herzlich willkommen. Hier ist wieder der ESC Green Room, der Podcast zum Eurovision Song Contest. Es ist der 3. Oktober 2017. Ich bin Sascha und in seinem Studio in Hildesheim ist mein Kollege Dennis zugeschaltet. Hallo Sascha. Hallo Dennis. Schöne Grüße nach Pinneberg. Ich bin jetzt in Hildesheim, genau. Ich bin jetzt umgezogen. Wieder in, nein, nicht Norddeutschland, das hatten wir eben gerade schon. Wir haben uns gerade über Norddeutschland unterhalten und Hildesheim ist nicht Norddeutschland. Ich glaube, auch Daniela, die gerade bei uns im Chat ist, wird das wahrscheinlich auch mir so unterschreiben, dass ich nicht in Norddeutschland bin, auch wenn ich in Niedersachsen bin. Ja, man sagt ja immer, Schleswig-Holstein ist der echte Norden. Ja, ja. Also, naja. Ab Hannover geht es dann irgendwann los. Dann, Mensch, du, 5 Monate ist es her, dass wir das letzte Mal unsere Episode gemacht haben. Da ist auch eine ganze Menge irgendwie auch passiert. Sehr viel ist passiert, ja. Ja, allerdings. Also erstmal ja auch wahrscheinlich bei dir. Du hast ja, du bist jetzt Medienpädagoge. Herzlichen Glückwunsch. Ich bin jetzt das klingt so, ja, ich bin jetzt Medienpädagoge. Ich habe mein Studium abgeschlossen und werde auch ab jetzt als Medienpädagoge arbeiten. Mit Geflüchteten werde ich Radio machen und mal gucken, wie das so in den nächsten Jahren dann wird, wenn ich hier wieder arbeite, beziehungsweise arbeite beim Radio und dann mit Geflüchteten arbeite. Das klingt ja interessant, das ist ja irgendwie. Und hast dich jetzt schon wieder in die neue Heimat wieder eingelebt? In meine Heimatstadt habe ich mich sehr gut eingelebt, ja, das kann ich, kann ich sagen, ja, weil hier muss man sich nicht schnell einleben. Hier ist man eingelebt, auch wenn man schon 3 Jahre auch hier nicht mehr gewohnt hat, ja. Okay. Ja, innerhalb des Sommers hat sich ja auch eine ganze Menge auch getan. Also ich habe irgendwie auch, ich habe so ein bisschen vor mich hingearbeitet. Okay. Zwischendurch auch ein bisschen Urlaub gemacht. Warst du nicht in Portugal? Nein. Das kommt ja noch. Das kommt noch, okay. Das kommt ja im Mai, wenn wir dann alle nach Portugal ausschwärmen. Nein, ich habe mich auch ein bisschen um unsere Seite nämlich auch gekümmert, um unseren Webauftritt und so weiter. Und wir haben ja, also die haben wir ja schon etwas länger. Wir haben ja, also erstmal muss man ja sagen, wir haben ja heute sozusagen 2 Jubiläen. Das eine ist, wir sind endlich 2-stellig, unsere Ausgabe Nummer 10. Genau. Und und zum anderen, wir sind jetzt genau vor einem Jahr mit unserem Podcast auch auf Sendung gegangen. Ja. Und ich glaube, wir haben das ganz gut irgendwie über die Bühne gekriegt. Ja. Und wir haben uns ja so ein bisschen über dieses Vehikel, über meine Seite, sofareporter.de, das war ja irgendwie auch alles immer nur so halb. Und wir haben dann einfach mal so probiert, wie ist denn das eigentlich, wenn wir zusammen irgendwie so einen Podcast auf die Beine stellen? Ja. Und ich finde, das war eigentlich auch eine ganz gute Entscheidung und eine gute Idee. Und jetzt heißt es ja, die ganze Sache ein bisschen auszubauen. Ja. Und wir haben eine Seite, nämlich escgreenroom.de, also genauso in einem Wort, wie man es schreibt. Der Twitter-Account ist genau dasselbe, glaube ich, ne? Ohne .de, genau. Da sind wir beide dann unterwegs, Dennis und ich. Wir schreiben dann, mal schreiben wir dazu, wer es geschrieben hat, aber man kann es, ich glaube, manchmal auch so ein bisschen irgendwie hören oder lesen. Ich bin derjenige, der immer diese komischen Videos postet und sagt, der Künstler könnte doch mal hinfahren oder so. Mhm. Oder ich schreibe mal gerne gegen den Prinz-Blog oder gerne mal gegen was oder so. Das mache ich auch mal gerne. Immer Opposition. Opposition. Ja, wir haben nämlich auch ein bisschen unsere Seite aufgestockt. Also zum einen kann man natürlich auch sämtliche Folgen, die wir bisher gemacht haben, mit dem Green Room kann man auch auf unserer Seite da nochmal nachhören. Wir haben oben eine Leiste About, da werden wir nochmal, da stellen wir uns beide nochmal vor, da sind auch unsere Kontaktdaten bei Twitter, also wer Lust hat, uns dann auch einzeln auch zu folgen, der kann und soll das auch gerne unbedingt tun. Es gibt ja vielleicht einige Leute, die sich noch nicht so gut auskennen mit dem Eurovision Song Contest, da wollen wir natürlich mit unserem Podcast so ein bisschen beitragen, dann haben wir zum einen, das nennt sich ESC Kompakt. Da geht es auch so ein bisschen so, wie sind die Regeln, es dürfen keine Tiere auf die Bühne oder nur 6 Personen und. Das kann man dann nochmal nachlesen, wenn man gerne schnell und kompakt irgendwie wissen will, was ist eigentlich dieser Eurovision Song Contest. Mhm. Wir haben schon mal eine Liste gemacht mit den Ländern und teilweise schon mit den Künstlern, die sich beim Eurovision Song Contest 2018 schon angemeldet haben. Also so das, einige. Nicht, das sind, ich glaube, schon irgendwie um die 36. Wir sind da jetzt in der Liste nicht unbedingt vollständig. Manchmal fliegen auch wieder Länder raus, weil es dann auf einmal heißt, ach nee, wir haben ja doch nicht irgendwie daran, wir wollen ja doch nicht dran teilnehmen. So war es jetzt im Moment mit Russland, wo ja Julia Samelova, die die durfte nicht in war, die Ukraine genau. einreisen. Mhm. Russland ist im Moment auch wieder raus in dieser Liste, weil es jetzt aus Russland auch hieß, nee, wir nehmen ja gar nicht teil. Und da kann man dann so ein bisschen gucken, wir haben da einfach mal aufgeschrieben, so seit wann sind diese Länder beim ESC dabei, wie oft haben sie schon teilgenommen. Und die Ergebnisse der letzten 3 Jahre haben wir dort auch noch mal aufgeführt, da könnt ihr euch dann auch noch mal die ganze Statistik angucken, oh Gott. Genau, also und das werden wir dann irgendwie anreichern, wenn dann die Künstler bekannt sind, dann haben wir auch die Social-Media-Kontaktdaten. Wenn ihr dann dem einen oder anderen Künstler dann irgendwie bei Facebook, bei Twitter irgendwie folgen wollt, dann reichern wir das dann entsprechend dann auch nochmal an. Einige von euch, wenn ihr euch uns heute live hört und nicht aus der Konserve, dann könnt ihr zum entsprechenden Termin auf den Link live drücken. Da könnt ihr uns dann in den Live-Sendungen dann auch mitverfolgen. Ihr könnt auch im Chat irgendwie teilnehmen. Und da kommt jetzt eine andere Sache, wo ich jetzt so denke, ja, das probieren wir jetzt einfach mal aus, weil das so in den letzten 1,5 Jahren nicht mehr so gut gelaufen ist, nämlich Streams. Die offizielle Seite eurovision.tv hat ja immer so einen Link gehabt mit den Livestreams des Senders, ne? Der Sender, und, ja. Und die letzten Male, als dann die Vorentscheidssaison, die geht ja immer so von Dezember bis März, April, da ist es dann immer so, dass man bei Twitter dann liest an dem Abend, scheiße, wo ist jetzt der Livestream und so weiter. Und wir wollen da so ein bisschen auch wieder nicht, das können wir natürlich nicht vollständig machen, aber da, wo wir wissen, das ist jetzt der Livestream zum Melodienfestivalen oder zum Söngva Capnin oder zum Festival Ikengi in Albanien, da werden wir dann diese Streams dazugeben und dann könnt ihr auch leichter auch zu den Vorentscheiden irgendwie halt finden. Mal gucken, ob es funktioniert. Und dann haben wir einen Link, der nennt sich Tonvision. Da kann ja vielleicht mal Dennis ein bisschen drüber erzählen. Genau, das machen wir nicht mit dir zusammen. Das war damals 2009. Seit 2009 machen wir eine Radiosendung zusammen. Nicht wir beide zusammen, aber ich mache eine Radiosendung seit 2009 über den Eurovision Song Contest, wo wir alle Songs, alle Teilnehmer in, ja, damals noch in 4 Stunden, heute sind wir teilweise schon bei 6 Stunden, 6 Stunden live kommentieren und uns anhören. Und in den letzten Jahren war auch unser lieber Sascha dabei und wir werden das im nächsten Jahr auch wieder machen. Und zwar am 1. Mai wahrscheinlich wieder von 13 bis 19 Uhr live auf Radio Tonkuhle. Das ist ein Bürgerradio in Hildesheim und dort hat man die Möglichkeit zu senden und die Technik zu verwenden. Und wir werden dort wieder live senden und Sascha kommt dann dafür extra aus Binneberg nach Hildesheim, um dann mit mir und Peter Handke, der auch dabei ist, zu moderieren. Aus dem fernen Pinneberg. Ja, so, ist ja auch so weit weg. Ist ja, ja, nee. Achso, komm, du bist wahrscheinlich, glaube ich, 2 Stunden mit dem Zug unterwegs, ja, oder 2,5 Stunden. So von daher. Also das Einzige ist dann halt immer so dieser Dreh- und Angelpunkt da in Hannover. Auf dem Rückweg hatte ich da letztes Mal auch wieder so ein bisschen Schwierigkeiten. Es wird sicherlich auch im Mai wieder so sein. Aber das ist immer klasse mit den beiden da zusammen, weil es geht halt dann 5 Stunden lang dann in einer Tour und wir spielen alle Lieder aus und können uns da noch mal auslassen über den einen oder anderen Titel. Das ist ja etwas, was wir hier in unserem Podcast natürlich nicht so gut machen können, wegen GEMA und Tralala. Und wir haben aber trotzdem die Möglichkeit geschaffen auf der Seite, wenn man auf Tonvision geht, kann man sich noch mal seit 2014 die Sendung noch mal anhören. Genau. Wir haben die Musik natürlich rausgeschnitten, haben dann aber darunter jeweils unter dem Player dann nochmal die einzelnen Titel aus YouTube nochmal dazugegeben und dann könnt ihr euch die Lieder nochmal anhören. Da ist dann immer so ein kleines Signal, wenn die Musik dann gespielt hätte, dann könnt ihr da stoppen und dann sozusagen bei dem YouTube-Video dann nochmal euch den Titel anhören. Und ich glaube, die Rohfassung ohne die Musik geht dann immer so 2,5 Stunden. Also ja. Da kann man dann nochmal. Aber ich muss sagen, ich habe das ja jetzt, als ich das da neu reingestellt hatte, musste ich sagen, wir waren da auch alle drei auch nicht so schlecht davor und haben auch, glaube ich, einige, die meisten Sachen ganz gut auch bewertet. Also nee, das, ich meine, ich habe da auch schon einen Titel vorhergesagt. Das war aber damals auch nicht so schwierig, als Emily DeForest gewonnen hat. Das war einfach, die musste einfach gewinnen, das war einfach schon klar. Ja. Das hat man auch nicht jedes Jahr so, aber da wussten Peter und ich, die wird gewinnen. Wir wussten das auch schon irgendwie vorher. Wir haben nämlich davor auch schon mal eine Sendung gemacht über den Vorentscheid damals mit Cascada und so weiter. Da war das, glaube ich, das Cascada-Zeit gerade, oder? Ja. Und da haben wir auch alle Titel vorgestellt und wir hatten auch schon Emily DeForest in der Sendung mit drin, weil Dänemark sehr, sehr früh ihre Titel oder ihren Teilnehmer verkündet hatte und gewählt hatte. Und da hatten wir auch schon gesagt, die müsste eigentlich gewinnen. Und ja, das hat sie auch. Vielleicht sollte ich mehr Lotto spielen, wenn ich, aber jetzt ESC-Teilnehmer zu vorhersagen, ist fast eine Unmöglichkeit. Also ich hatte eigentlich ja gedacht, dass das dieses Jahr eigentlich Italien gewinnt, aber ja, wer so nicht, kann ne? man sich irren, ne? So kann man sich irren. Ja, ich glaube aber, dass das auch sehr schwierig sein wird, jetzt in Zukunft, das wirklich so passgenau wirklich auch. Ja. Also da müssten, wobei ich muss sagen, klar, Emily DeForest war ja auch ganz heiße Kandidatin. 2013 war ja aber eigentlich auch ein ganz guter Jahrgang. Also es hätten auch einige andere sein können. Aber es hat sich, glaube ich, durchgesetzt, dass es auch in den ESC-Medien und überall eigentlich auch schon vorbesprochen wurde, dass Emily DeForest da wohl auch das Rennen macht, weil es auch, glaube ich, von der Bühnenperformance, glaube ich, auch eine gute Sache irgendwie halt war. Ja. Dann komplettieren wir nochmal den Link. Oben steht noch Kontakt. Wir haben auch eine E-Mail-Adresse eingerichtet, podcast@escgreenroom.de. Wenn ihr also auch das Bedürfnis habt, uns irgendwie mal eine Mail zu irgendwas zu schreiben, könnt ihr das dann auch. Gerne auch Themenvorschläge oder so, dass wir mal darüber reden sollen. Ich hoffe ja, dass demnächst mal Deutschland sein Vorentscheidkonzept veröffentlicht, damit wir endlich mal darüber reden können. Und ich bin sehr gespannt, was da passiert, aber da müssen wir noch ein bisschen warten, glaube ich. Vielleicht habt ihr ja eine Idee und könnt euch das ja mal irgendwie schreiben. Das genau, lesen wir auch gerne vor. Ja. Also wenn ihr was habt, schickt uns das gerne und dann lesen wir hier eure Vorschläge zu Vorentscheiden mal vor. Das wäre mal ganz interessant. Wir machen ein privates TV-Lab. Genau. Ja, ich würde mal sagen, stöbert einfach mal auf unserer Seite. Wir haben auch unten am Fuß auch so ein paar Sachen. Man kann uns jetzt auch bei radio.de und TuneIn auch erreichen. Also wenn man jetzt keinen Podcatcher irgendwie halt hat. Also es gibt jetzt mehr Wege, um unseren Podcast auch dann zu erreichen. Also da würde ich mal sagen, schlagt einfach mal zu. Ne? Also das ist so. Der ESC wirft ja seine Schatten auch schon voraus und Dennis macht am kommenden Samstag, den 7. Oktober, macht er ja auch eine Radiosendung, wo ich diesmal sogar auch eingeladen bin. Was hat es denn damit auf sich, Dennis? Naja, also wir werden, normalerweise so, dass ich dort skandinavische Musik vorstelle, Rock- und Popmusik. Ich habe da jahrelang eine Sendung gemacht, die hier auch lief, die hier auch bei Radio Tunku lief. Und jetzt ist es so, dass ich gesagt habe, ich werde Sascha zu meiner Sendung einladen und wir werden über aktuelle Singles von ESC-Teilnehmern sprechen. Nicht nur, da werden wir uns auch ein paar Teilnehmerinnen und Teilnehmer und Teilnehmer anhören, die Potenzial haben, für ein bestimmtes Land anzutreten. Das werden so einige sein und wir werden mal hören, was wir da so dabei haben. Es sind sehr interessante Songs dabei, die auch hörbar sind und im Radio, glaube ich, so gut wie gar nicht vorkommen. Also ich glaube, schwedische Musik, wir haben auch finnische Musik dabei. Da wird einiges dabei sein, was ihr so im Radio wahrscheinlich nicht hören würdet. Ja, wir sind mal gespannt. Bei Radio Tonkuhle. Bei Tonkuhle.de gibt es das Ganze. Da gibt es auch einen Streamlink. Das heißt, wer das nicht über UKW hören kann, kann uns natürlich beide dann, dann wird Sascha auch aus Pinneberg zugeschaltet, mit uns dann zuhören, was wir dann so verzapfen in dieser 1 Stunde Radiosendung Tonreise. Und am Samstag um 17 Uhr ist das. Ne? 17 Uhr live, genau. Ihr könnt dann auch gerne twittern und mal gucken, ob ich vielleicht noch irgendwie einen Chat aufkriege, aber twittern geht auf alle Fälle. Da werde ich auch gerne Twitter-Tweets, das ist auch eine schöne Kombination, Tweets vorlesen natürlich, wenn ihr das möchtet oder wenn ihr was dazu schreibt. Ja, klasse. Ja, und dann haben wir am 23. September, da haben die ESC-Schnacker Daniela und Christoph einen so, gerade im Chat, hallo, schöne Grüße. Einen ganzen Podcast, ja, Daniela ist uns auch gerade zugeschaltet. Hallo in den Chat, wir werden da gleich auch nochmal auf unseren Chat genau. auch noch eingehen. Die beiden haben einen Podcast-Tag auf der sogenannten Digitalen Woche Kiel veranstaltet. Ja, genau. Also es gibt ja so ein Volksfest in Kiel, was auch so ähnlich ist wie der Hamburger Hafengeburtstag und so weiter. Und damit hat man das dann übertragen und hat ja sämtliche Aspekte in verschiedenen Veranstaltungen zum Thema ja, Internet und Technik und so weiter zusammen. Und die beiden haben so eine Art Podcast-Tag mit Workshop und am Nachmittag wurden dann auch Podcasts produziert und unter anderem auch so eine sogenannte Crossover-Folge mit dem ESC-Schnack. Genau. Da waren wir beide zu Gast. Ich war vor Ort in Kiel und du bist dann per Studio-Link dann geschaltet worden. Und ich hatte ja sozusagen auch, ich konnte das Publikum ja auch sehen und auch mit den Daniela und Christoph dann sozusagen konnte ich sie sehen. Bei dir war es ja etwas eingeschränkt, du warst ja dann per Studio-Link zugeschaltet. Ja, ich konnte leider nicht sehen, wie ihr euch die Zeichen zugegeben habt, deswegen war es ein bisschen schwierig, mit euch zu reden. Aber es war eine sehr lustige Runde, es war mal nett, Daniela und Christoph zu hören. Von daher, das müssen wir mal gucken, wie wir das dann mal anders machen, wenn wir das nochmal machen sollten. Ich weiß nicht, ob sie beim Podstock, ist das Podstock? Ich glaube ja, ne? Du meinst jetzt nächstes Jahr im August, da, keine Ahnung. Ob die da sind, das könnte natürlich sein. Mhm. Dann sehen wir uns vielleicht. Ich glaube, das ist diesmal in Alfeld, das ist ja nicht weit weg von hier, von Hildesheim. Mhm. Und da kann man sich, glaube ich, auch mal sehen. Also was ich am Überlegen bin, ob man nicht gemeinsam eine Radiosendung macht. Wenn die sowieso da sind, dann könnte man sich überlegen, hier live bei Tunkuhle mal eine ESC-Sendung zu machen und gucken und hören uns ein paar Lieder an oder so und diskutieren über Lieder. Das können wir uns mal überlegen. Sind wir zu viert im Studio. Ist ja nicht weit weg. Es ist nur, ich glaube, 12 Kilometer weg von Hildesheim, Alfeld. Dort in der Kulturherberge soll das stattfinden. Also das würde schon gehen. Wenn die zwei dazu Lust haben, wenn die da dort sein sollten. Genau, auf jeden Fall laden wir sie dann auch natürlich mal ganz herzlich hier auch in den Green Room ein. Genau. Das werden wir dann auch mal in einer der nächsten Episoden dann auch mal tun. Dann werden wir sozusagen als Gegenbesuch auch eine Crossover-Folge dann auch im Green Room ESC-Schnack. Live vom Podstock oder was? Ja, wahrscheinlich ein bisschen eher, dass wir uns da mal per Studio-Link da auch mal dann zuschalten. Das glaube ich. Ist ja vielleicht auch irgendwie eine coole. Jedenfalls war es sehr gut. Ich weiß nicht, keine Ahnung. Es wäre natürlich toll, wenn Sie das nächstes Jahr nochmal machen würden. Haben wir dann nochmal wieder die Möglichkeit, vielleicht so auch wieder zum Start der ESC-Saison wieder was zusammen zu machen. Dann komme ich aber nach Kiel. Dann werden wir das mal irgendwie sich anzugucken, ist, glaube ich, da entspannter als über Studio Link. Da würde ich auch nach Kiel kommen. Dann würde ich mir Urlaub nehmen und würde dann extra nach Kiel kommen. Ja. Also wir werden sowieso, glaube ich, noch eine ganze Menge, auch jetzt in dem folgenden Jahr, jetzt auch, glaube ich, mal so ein bisschen raus, auch mal an die Leute ran und so. Das werden wir dann, glaube ich, auch tun. Wenn man uns jetzt hier live gerade hört oder auch nicht, also wir haben hier sogar auch schon ein Chat. Werden wir jetzt gleich auch mal hier gucken, wer hier gerade da. Also Daniela ist da. Sie schreibt auch gerade, puh, das ist ja noch ewig hin, aber es klingt lustig. Ich glaube, es könnte auch lustig sein. Also das ist prädestiniert hier. Wir haben hier ein Studio, wir können über UKW senden, sogar teilweise bis Alfeld. Also von mir aus können wir gerne mal hier eine Radiosendung machen, wenn ihr sowieso beim Podstock im nächsten Jahr seid. Genau. Sein solltet. Ich weiß, dass du schon öfters da warst, Daniel, oder zumindest ein- oder zweimal. Also von daher, das könnte man sich mal überlegen. Also das halten wir mal so fest. Und ja, das halten wir mal so fest. Das werden wir dann hier auch hiermit dann auch so aussprechen. das war so ein bisschen so Vergangenes und jetzt ist natürlich der ESC steht sozusagen vor der Tür. Genau. Es gab ja, jetzt weiß ich gar nicht genau, das ist jetzt irgendwann, glaube ich, im Juli und nee, ich glaube im Juli ist es ja bekannt gegeben worden. Es war ja klar, dass es irgendwie in Portugal stattfindet. Ja, Salvador Sobral hat mit Amores Pelos Deutsch. Hat er ja gewonnen und das damit hat ja das Land sozusagen den ersten Zugriff sozusagen diesen ESC im eigenen Land stattfinden zu lassen. Das hat man dann auch genutzt. Dann hieß es erst irgendwie, ja, das wird ja auf jeden Fall in Lissabon stattfinden. Da haben sich ja dann so ein paar, paar Städte in Lissabon, in Portugal, haben so ein bisschen aufbegehrt, weil sie dann gesagt haben, na, es gibt ja noch viele andere schöne Städte und ich muss jetzt gerade mal hier in mein Dokument einmal luschern, wo das jetzt überall war. Genau, einmal war es in Braga, das ist irgendwie nördlich von Portugal, auch irgendwie nicht unbedingt am Meer. Dann Gordoma hat sich da noch beworben, Guamares und Santa Maria de Feira. Alles so im Norden Portugals oder im Osten. Und dann hat man nachher letztendlich gesagt, ja, also, aber am besten ist es eigentlich in der Hauptstadt, weil da ist auch die Infrastruktur ist irgendwie am besten. Und insofern hat man sich dann, ach, jetzt lese ich hier gerade, am 25. Juli wurde dann bekannt gegeben vom portugiesischen Sender RTP und von der EBU, dass der 63. Eurovision Song Contest dann in Lissabon stattfinden soll. Immer dann wieder in diesem Gedeck, am 8. und 10. die beiden Semifinals und am 12. Mai dann im Finale in der sogenannten Meo Arena. Ich bin jetzt im Moment gerade nicht so ganz sicher. Angeblich hieß es ja immer noch, die Meo Arena ist noch nicht gesetzt. Aber ich glaube, wo wollen sie es sonst hinmachen, ne? Das ist, glaube ich, auch die modernste Arena in Europa, oder? Wenn ich mich nicht ganz irre. Die ist auch extra für die Expo gebaut worden. Genau, die ist zur Expo 98 ist sie gebaut worden. 98? Da hieß sie Pavillão da Utopia. Maximal umfasst diese Arena 20.000 Menschen. Beim ESC weiß man ja immer, okay, wenn dann die Bühne dazukommt, wären es wahrscheinlich 5.000 oder so, wären es dann weniger, dann sind das so um die 15.000. Also die 10.000 Menschen werden wahrscheinlich überschritten. Ich habe mal aufgeschrieben, der MTV Europe Music Award 2005 hat dort mal stattgefunden und UEFA Fußballpokal 2009, 2010 hat da auch mal irgendwie stattgefunden. Also ist ja kein Fußballstadion, oder ist das einfach nur so eine Veranstaltung gewesen? Nein, das ist so eine Multi-Arena. Also da sind dann, die sind ja meistens so Mehrzweck-Geschichten und insofern kann man Fußball, da wahrscheinlich irgendwie. Und jetzt heißt sie Meo, weil es ein Produkt der portugiesischen Telekom irgendwie halt ist. Also seit 2013 heißt diese Arena so. Quatsch, schreibt übrigens gerade die Meo Arena aka ein riesiger Kieselstein. Könntest du recht haben, ist das so ein bisschen so rundlich, so abgerundet, rund, merkwürdig. Also, ja. Sieht ein bisschen komisch aus. Also gräulich, ne? Für mich sieht es eher aus wie so eine Küchenschabe oder irgendwie so. Küchenschabe. Ja, oder so ein, eigentlich jetzt aus einem der neueren Star Wars-Filme irgendwie. Da erwartet man eigentlich, dass das Ding jetzt gleich abhebt. So sieht das irgendwie so ein bisschen Raumschiff aus. Raumschiff Star Trek. Also wir können das ja mal in den Shownotes irgendwie auch mal hinterlegen und dann können wir euch da ja mal auch mal so die Fotos mal zeigen. Also ich denke mal, dass das eine gute Sache ist, weil das ist auch, die ist da am Meer, die ist auch mit öffentlichen Verkehrsmitteln ganz gut zu erreichen, jetzt auch für alle die da jetzt auch planen hinzufahren. Also insofern glaube ich, wird das, glaube ich, eine ziemlich gute Location, die da, glaube ich, das wird, glaube ich, Spaß machen, das denke ich mal. Also das sind so jetzt die Grunddaten, das ist im Grunde genommen die gleiche Woche, wie es auch dieses Jahr 2017 irgendwie stattgefunden hat. Mhm. Die Termine sind nur dann halt etwas verschoben, ist ja klar irgendwie, aber jetzt müssten wir uns eigentlich den 8., 10. und 12. Mai 2018 irgendwie halt merken. Und dann gucken wir einfach mal, was daraus irgendwie wird. Also, genau. Ich werde ja hinfahren und ich bin mal sehr gespannt. Vermutlich nicht, aber ich will mal gucken, ob ich auf das Eurovision in Konzert vielleicht fahre. Das würde ich mir, glaube ich, nochmal antun. Ja, cool. Aber nach Portugal nicht zwingend. Aber auf jeden Fall muss man nicht so viel Gepäck mitnehmen nach Lissabon, weil man da weiß, dass das Wetter wird gut sein. Also durch den Atlantik wird wahrscheinlich ein bisschen Wind gehen, das mag sein, aber ansonsten im Mai, wenn man in skandinavische Länder fährt, da muss man dann schon irgendwie eigentlich mit zwei Koffern, einmal Winter, einmal Frühjahr irgendwie hinfahren. Und insofern ist das irgendwie, glaube ich, auch so eine Geschichte, die Ja, also direkt aus der Arena, direkt am Strand gehen. Das genau, ist auch eine Idee. Genau. Ja, dann haben wir schon so einige Sprenkel gehört aus dem ESC-Land. Belgien hat tatsächlich zum ersten Mal, glaube ich, seit ganz langem zuallererst seinen Künstler bekannt gegeben. Und das erste Mal ist, dass der flämische Sender den Kandidaten direkt nominiert hat. Das gab es lange Zeit nämlich auch nicht. Mhm. Die hatten ja sonst die letzten Jahre oder die wechseln sich ja immer ab mit dem Flämischen. Mhm. Ne? Und da war es so, dass sonst ja immer eine Castingshow gemacht worden ist in unterschiedlichen Varianten und Formen. Sie hatten teilweise sogar mal so eine Art Unser Star für Oslo, wo sogar teilweise die Bühne so aussah. Mhm. Mit sehr skurrilen Interpreten und wo dann unser lieber Axel Hixus oder so Hixus, mit Mama der, rauskam. Mhm. Mama rauskam, Mother hieß das Song, glaube ich. Ne? Mhm. Da gab es bessere Teilnehmer, aber gut. Diese Castingshow war auch irgendwie cool gemacht, war leider der Teilnehmer, der gewonnen hat, naja gut. Aber die hatten halt regelmäßig eine Castingshow in verschiedenen Varianten und jetzt ist es so, dass sie den direkt nominiert haben. Mhm. Ich glaube, sie haben da eine ganz gute Laura Grösenäken, heißt sie, die sich Senek nennt. Mhm. 27 Jahre alt, ist Visual Merchandiser, ist, glaube ich, sowas ähnliches wie Schauwerbegestalter bei einem Möbelhaus aus Schweden und gibt gleichzeitig irgendwie wohl Gesangsunterricht und ist da auch schon, glaube ich, sehr professionell auch als Gesangskünstlerin auch unterwegs. Ich habe mir aufgeschrieben, dass sie mit Alex Callier von Hoverphonic mal zusammengearbeitet hat und den Song Gravity komponiert. Also nicht den von Zypern 2017 von Hovig, das ist ein anderer Titel. Aber ich würde mal sagen, wenn das so bleibt, was sie bisher so gemacht hat, dann wird das vielleicht in so eine sehr jazzige Ecke gehen. Sie hat schon selber im Interview, ich glaube mit Vivi Blocks, glaube ich, gesagt, dass sie auf jeden Fall nicht tanzen wird, sondern da wohl eher auf ihre Musik abstellt. Ich sehe ihre Musik eher so im Indie-Pop. Das nee, so ein bisschen, nee das da, waren, so, da waren einige so okay, ja, ich hab einige Sachen, die so Indie-Pop-mäßig auch so gehört. Klar, ich habe auch einige Sachen, ein paar Sachen gehört, die ist sehr, sehr weit aufgestellt. Also die macht sehr viele verschiedene Varianten von Musik. Das könnte, glaube ich, interessant werden. Wenn das wirklich so ein bisschen jazzig wird, ist auch okay, hatten wir lange auch nicht. Mhm. Da muss man mal gespannt sein. Ich hoffe, dass es keine Ballade wird. Ich hoffe nicht, dass sich eine Ballade ausdenkt. Das könnte, die Stimme ist irgendwie interessant. Ja. Ich glaube, das könnte ganz gut eine gute Platzierung sein, wenn der Titel stimmt. Mhm. Und da müssen wir mal sehen. Können wir jetzt noch nicht sagen, dauert ja ein bisschen, bis der Song dann irgendwann veröffentlicht wird. Wir sind ja beide auch letztes Jahr oder dieses Jahr waren wir ja auch so ganz sicher mit Italien. Da haben ja hier auch schon einige im Chat jetzt auch drüber geschrieben, dass sie auch Italien gerne gesehen hätten. Aber das lässt sich, glaube ich, heutzutage nicht mehr so voraussagen, wer wird da jetzt das Rennen mal. Ich glaube aber, dass sie da wirklich eine sehr ehrliche Künstlerin auch, also sehr, sehr, sehr seriös, glaube ich. Authentizität, ne? Und ich glaube, sie hat ja da irgendwie, da gab es ja so eine, in so einer Fernsehsendung so eine Präsentation, da hat sie dann den Siegertitel aus Portugal von Salvador Sobral auf Englisch dann gesungen. Mhm. Und das hat sie fantastisch gemacht. Und wenn das so in diesem Niveau bleibt, wollen wir mal hoffen, dass sich da nicht irgendwo ein schwedischer Komponist da jetzt irgendwie dazwischen hängt, der das Ganze dann wieder versaut. Also da ist jetzt alles möglich. Also das kann wirklich eine gute Sache werden. Das kann aber auch irgendwie wieder dann, wenn zu viele Leute dazwischen reden, werden sie dann, glaube ich, auch, dann könnte das schief gehen. Aber wir warten mal ab. Die Belgier haben es zumindest verstanden, jemand Authentisches dorthin zu schicken. Jemand, der auch selbst Musik macht, selbst Musik schreibt. Das hatten wir in diesem Jahr in Deutschland ja irgendwie nicht. Auch wenn ich glaube, dass unsere liebe Teilnehmerin auch teilweise, glaube ich, selber Musik geschrieben hätte oder hat. Ich glaube, Authentizität ist das Wort des Jahres, glaube ich, dieses Jahr für den ESC. Authentizität. Ich glaube, das brauchen wir beim Vorentscheid. Authentizität. Mal gucken, ob das der NDR dann auch wirklich so hinbekommt. Wir wissen ja noch gar nicht, was er macht. Nee. Ich will auch keine Wetten abschließen, aber ich könnte mir vorstellen, dass es da eine interne Entscheidung geben könnte. Wir gucken mal. Das ist ja ist nichts, nicht noch ist nichts raus, aber ich könnte mir vorstellen, dass es da eine interne Entscheidung geben würde. Könnte. Ja, wir warten mal ab. Also im Moment bin ich da so sehr geteilt. Ich könnte mir vorstellen, also was ich mir nicht vorstellen kann, ist irgendwie, glaube ich, tatsächlich so eine wieder so eine Casting-Geschichte. Da werden sie, glaube ich, nicht mehr. Weil es bedarf mittlerweile schon, gerade im Umgang dann mit den Medien und so weiter, braucht man schon auch einen Künstler, der sich auch in dem Bereich auch sehr gut auskennt, der auch mit Medien gut umgehen kann, in Interviews souverän auch dort agiert. Und das können halt diese Casting-Künstler nicht so gut. Das war jetzt bei Levina jetzt kein Problem. Da war es dann eher das Lied. Und ich glaube, was das Lied angeht, glaube ich, dann wird es entweder wieder zurückgehen auf den Vorentscheid 2016 oder gar irgendwie tatsächlich so eine interne Auswahl, wo man jetzt sagt, wir gucken uns so à la Österreich einmal an, wer war in den letzten Jahren im Vorentscheid ganz erfolgreich und den könnte man vielleicht wieder fragen. Vielleicht eine Alexa Feser, ich sage jetzt nochmal. Hätte ich nichts dagegen, persönlich. So ins Unreine gesprochen, weiß man nicht, ne? Aber ich denke mal, dass sie sich vielleicht so lange Zeit nehmen, ist vielleicht ein Signal dafür, dass man vielleicht nächstes Mal nichts mehr falsch machen möchte und vielleicht deswegen so lange braucht. Ich mache mir da jetzt selber im Moment noch nicht so viel Gedanken, weil ich glaube, die meisten Verlautbarungen zum Vorentscheid kamen ja so eher erst im November, Dezember und wir haben jetzt gerade Oktober. Das kann vielleicht in 4 Wochen, kann das schon ganz anders Welt aussehen. Welt anders aussehen, genau. Also insofern gucken wir mal. Ich drücke jedenfalls Deutschland und dem NDR und wem auch immer, wer da noch so alles zuständig ist, irgendwie die Daumen. Ansonsten, glaube ich, gucken wir uns dann einfach andere Länder an. Und die, genau, wir machen mal in der Agenda weiter, würde ich sagen. Ja, oder? Gerne. Wo war man denn jetzt stehen geblieben? Wir haben jetzt wollen wir mal kurz über Ralf Siegel reden? Oh ja. Ich glaube, dass der gute Mann, der möchte ja Bosnien-Herzegowina finanzieren. Ich glaube, die haben auch schon abgelehnt, oder? Wenn ich mich nicht ganz irre. Die haben, glaube ich, schon gesagt, nee, wollen wir nicht. Kann ich irgendwie nachvollziehen, vor allem, wenn man in den letzten Jahren mit San Marino eher schlechte Ergebnisse gemacht hat und, glaube ich, nur einmal ins Finale gekommen ist, ne, glaube ich. Einmal ins Finale? Oder ja, er ist einmal ins Finale gekommen mit Sanmarino. Ja, einmal ins Finale gekommen mit Valentina Monetta. Und ich kann es nachvollziehen, dass Bosnien-Herzegowina sagt, nee, wollen wir nicht. Kann ich auch nachvollziehen. Er hat natürlich jetzt keine Heimat mehr, weil San Marino wahrscheinlich im nächsten Jahr nicht beim ESC teilnehmen wird, weil sie glauben, dass sie als kleines Land ja nicht so wirklich Chancen haben. Was nicht mit Ralf Siegel, ne? Also vor allem nicht mit Ralf Siegel, aber ich hoffe nicht, dass sie nochmal diesen türkischen Kollegen nehmen, wo sie dann eine Ballade zu einem Disco-Funky-Song umwandeln. Von daher müssen wir mal sehen, was da kommt. Oder ob man nochmal Junior Eurovision Song Contest Teilnehmer nimmt. Hatte man ja auch schon mal versucht. Also ja, bei San Marino kann man sich überhaupt nicht sicher sein. Die haben ja das ist so ein kleines Land. Ich glaube, die müssen sich wahrscheinlich mal irgendwo einkaufen gehen. Woanders einkaufen gehen als bei Ralf Siegel und bei JESC-Teilnehmer. Ja, es ist natürlich leider bei Ralf Siegel immer so, ich bin da immer so zweigeteilt. Zum einen muss man ja sagen, er hat ja sehr viele Verdienste auch, auch gerade um den ESC, so gerade in den 70er und 80er Jahren irgendwie gemacht. Da hat er ja schon irgendwie wirklich gute Platzierungen auch gemacht, die dann immer so auch so auf Platz 2 oder 3 irgendwie halt waren. Naja. Er ist halt wahrscheinlich seines Alters geschuldet oder wie auch immer, auch meines Erachtens nicht mehr am Zeitgeist. Richtig, und hat da natürlich irgendwie und hat da irgendwie so eine fixe Idee, er will es nochmal unbedingt einmal in seinem Leben nochmal wissen. Was ich nicht schlimm finden würde, ist, wenn er sich irgendwo als Berater oder so irgendwo halt da auch verdingen würde. Er kann ja sicherlich sehr viel einbringen, aber ich glaube so als Komponist und ich glaube, er verschlimmbessert auch ganz viel und Misserfolg in den letzten Jahren gibt ihm ja auch irgendwie recht, dass es irgendwie nicht richtig ist, was er da tut. Und insofern würde ich das irgendwie sehr schade finden, wenn sein guter Ruf, den er sich eigentlich so ein bisschen aufgebaut hat in den 70er, 80er Jahren, wenn er das so mit diesem krampfhaften Ich will dabei sein irgendwie da betreibt. Da macht sich damit auch keiner Freunde. Also nee. Ich glaube, dass dann Länder sagen, nee, wir wollen dich nicht, weil du bist nicht erfolgreich. Und mal gucken, ob das mit dieser schwedischen Dominanz auf Dauer wirklich so bleibt. Ich glaube nicht, dass es nach dem Sieg von Portugal so bleiben könnte, weil die ja gemerkt haben, dass selbstgeschriebene Musik von den Künstlern beziehungsweise von Verwandten, muss man jetzt mal so sagen, weil es die Schwester ja hat den Song ja geschrieben, glaube ich, besser geeignet ist beziehungsweise mehr das Feeling rüberbringt als irgendwie eine aus Retorten irgendwo aus einem Musikarchiv komponierten Song. Ich glaube, Armenien war das so, ne? Die, war das nicht Iveta, die erzählt hat, dass sie auch mal den Song von Aserbaidschan irgendwie angeboten bekommen hat, weil den wollte sie dann nicht. Ja, aber da muss man, glaube ich, mal auch so sagen, ich glaube, da ist auch so ein bisschen dieser Zwist zwischen Armenien und Aserbaidschan. Und Iveta hat ja da auch nun mit fragwürdigen Aktionen 2016 mit der Flagge und eben auch bei ihren Äußerungen beim Songcheck da bei Eurovision.de, da haut man dann nochmal so dem aserbaidschanischen Beitrag eins rein und sagt, ja, also letztes Jahr wurde mir das ja auch schon angeboten. Das ist ja auch so ein bisschen so eine kleine Spitze dann an das Land. Ja, so, ja. Natürlich kreisen verschiedene Songs irgendwo im Eurovisionsuniversum versuchen da irgendwo in den Ländern angeboten zu werden. Das macht ja nicht nur Ralf Siegel. Übrigens auch diese zwei Zwillinge, diese zwei schwedischen Zwillinge, die Musik komponieren und verschiedene Songs irgendwo anbieten. Das machen die jedes Jahr. Die versuchen irgendwie jedes Jahr, das ist schon so wie unser lieber Thomas Gison, die jedes Jahr irgendwie bei verschiedenen Vorentscheiden ihre Songs mehrfach anbieten, in verschiedenen Versionen. Mhm. Ist kein Scheiß, das machen die. Und singen die da teilweise dann auch selbst dann. Ja, also es ist so ein bisschen merkwürdig. Gut, also ich sag mal, das ist ja schön. Es gibt ja dann eben halt immer noch ganz viele Künstler und Plattenlabels und so weiter, die noch an den ESC glauben und das eben halt dann auch versuchen, ihre Werke da auch irgendwo unterzubringen in den Ländern. Wenn es dann auch gute Sachen sind, finde ich das auch. Ich habe neulich gerade erst den aserbaidschanischen Beitrag hier, Skeleton von 2017 mir. Also das hätte Iveta auch gut singen können. Ja, ob das klar. Jetzt mit der Darbietung, weiß ich jetzt nicht. Aber das war nicht anders gemacht, oder? Aber das war schon von der Performance, vom Lied und so weiter, war das schon eine sehr schlüssige Performance und Darbietung und Präsentation. Also in Aserbaidschan macht man schon in den meisten Jahren alles richtig sozusagen. Also das finde ich nicht verkehrt. Die werden ja nicht jetzt so einen Riesenmarkt haben, dass sie da auf eigene Komponisten wirklich gleich so zugreifen können. Und wenn sich da aus dem Ausland Leute anbieten, warum denn nicht? Also aber das werden wir mal abwarten. Das ist ja dann. Aber mit Ralf Siegel ist natürlich irgendwie wirklich eine böse Sache, weil ich weiß es nicht. Bosnien-Herzegowina hat, glaube ich, insofern abgesagt. Also ich kann mir erstmal nicht vorstellen, dass Ralf Siegel so viel Kohle hat. Nee, das glaube ich auch nicht. Man sagt ja immer so ungefähr, Deutschland würde so um die 400.000 Euro für diese Teilnahme irgendwie bezahlen. Für alles aber, ne? Mit Übertragung und so weiter. Ja, okay. Und dann wird wahrscheinlich für Bosnien-Herzegowina wird es wahrscheinlich so 50 oder 100.000 irgendwie. Und dann wird das halt wahrscheinlich trotzdem für so einen Sender viel Geld sein, da irgendwie auch so eine Delegation hinzukarren und so. Ja. Also das, ich glaube, da tun sich beide Seiten irgendwie auch keinen Gefallen damit. Also nee. Das ist, ich weiß es nicht. Quatschel hat gerade noch geschrieben, dass er irgendwie San Marino auch vermissen wird. So schlecht war so der eine oder andere Song dann irgendwie halt auch nicht. Nicht. Aber meistens nicht in der Zeit, wo er hätte eigentlich veröffentlicht werden müssen. Ja. Also ich denke mal, das Und Lena schreibt übrigens, sie versucht gerade eine Bullshit-Bingo für uns aufzumachen, weil wir wahrscheinlich Wörter benutzt haben, die man beim ESC-Podcast immer gerne benutzt. Authentizität hat sie da. Authentizität. Authentizität. Ja, aber zu dem Thema denke ich halt auch, es würde mich freuen, wenn vielleicht das Signal an die Länder auch geht, tatsächlich da, wo es passt, in Landessprache zu singen, ja. Auch mehr wirklich auch das, den Schwerpunkt auf die Komponisten zu stellen. Also ich möchte nur immer keine Kopien aus dem Vorjahr, weißt du so. Geige, Rieberg, Geigen. Genau, Alexander Rieberg hat für Norwegen mit einer Geige gewonnen und im nächsten Jahr sind dann 3-4 Stücke sind dann auch mit Geigen. Oder wenn ein Duo auf dem zweiten Platz gelandet ist, kommen ganz viele Duos. Ja. Oder wenn Hardrock-Bands, wenn Lordi gewonnen hat, kommen aber ganz viele Rockbands. Ja. Ja, das ist so ein bisschen ja, die Qual der Wahl. Ja, ob das immer so bei jedem Künstler so ist, also das ist dann, das wird dann manchmal auch rein interpretiert, aber es gibt halt schon irgendwie immer so Sachen, wo gerne Dinge ab. Also ich, wenn man sich manchmal so bei YouTube irgendwie auch mal so vergangene Sachen, so in den 2000ern war ja viel so mit ganz viel Aufbauten. Also ich habe ja zum Beispiel neulich irgendwie dieses aus Armenien Drip Drop irgendwie von Safura mir nochmal angeguckt. Dann kommt sie am Anfang so eine Treppe runter und dann mit vielen Tänzern und so weiter. Das macht man heute eigentlich weniger. Bei einigen Stücken, wo es dann eher darauf ankommt, ja, mal Tänzer auch auf der Bühne zu haben. Mhm. Also hier von Mazedonien, I Will Dance Alone, irgendwie, wo ich so denke, da hätten 5 Tänzer noch mal gut gepasst. Ja, da hätte es gut gepasst. Ja. Also das ist, und das war dann in den 2000er Jahren, war es an ganz vielen Stellen einfach too much, mit vielen Tänzern, mit Feuerschluckern, mit, weiß ich nicht, Pyrotechnik und so, wo man so denkt, ja, ein bisschen auf die Bremse gedrückt, dann wäre der Auftritt auch noch besser gewesen. Das ist immer so diese Waage, die man da irgendwie halt einhalten muss, ja. Wir haben uns noch aufgeschrieben, Kosovo und Kasachstan, das sind so ein bisschen ja die Running Gags eines jeden ESC, so ähnlich wie, sie dürfen nicht, so sie ähnlich dürfen wie Luxemburg nicht teilnimmt oder Liechtenstein oder war, Liechtenstein muss erstmal Mitglied der EBU werden, die sind schon seit Jahren kein Mitglied der EBU. Ja, aber es ist ja immer so ein Running Gag, ne? Nur bei diesen beiden, Kosovo und Kasachstan, war es ja dieses Jahr schon mal wieder so ein bisschen spruchreifer, ne? Obwohl Liechtenstein einer der wenigen Länder ist, die dazu die Berechtigung hätten. Also weil sie auch in anderen Institutionen drin sind. Das ist einer der wenigen Länder, die dazu Berechtigung hätten. Aber sie haben kein Geld für den Sender, weil das ist ja nur so ein wirklich minimal, ich würde das mal als Regionalsender sehen, was Liechtenstein da hat. Ja, es ist aber im eigentlichen Sinne kein öffentlich-rechtlicher Sender. Und ich glaube, daran scheitert es. Stimmt, das ist das Problem, ja. Also EBU sind ja immer nur öffentlich-rechtliche Sender Mitglied. Beziehungsweise private Sender, die einen öffentlich-rechtlichen Auftrag haben, weil in der Schweiz zum Beispiel gibt es keinen öffentlich-rechtlichen Rundfunk in dem Sinne. Die haben eine Firma, weil das ist eine GmbH, glaube ich sogar. Die Schweizer Fernsehen ist eine GmbH und die kriegen den Auftrag dafür, dass sie öffentlich-rechtlich Inhalte machen. Mhm. Das ist halt bei jedem Land ein bisschen unterschiedlich. Aber ja, es kann sein, dass Liechtenstein da so ein, ja, so, das ist eher so ein, glaube ich, ein Staatssender, ne, der keine öffentlich-rechtlichen Auftrag hat. Nicht so in der Form, wie man sich das vielleicht vorstellen würde. Ich glaube, die haben auch keine Nachrichten. Ich glaube, das ist auch immer so ein Problem. Die müssen auch Nachrichten machen und naja, die müssen das volle Gedeck irgendwie bringen, ne? Ja, ja. Das ist halt dann, ja, ich meine, es ist ja immer Auslegungssache, ne? Es ist ja die großen, ich sag mal, Australien-Gegner würden jetzt auch sagen irgendwie, ja, warum ist Australien jetzt dabei? Warum ist Andorra nicht mehr dabei? Ne? Ja, die haben ja, glaube ich, kein Geld, ne? Ja, die haben kein Geld, ne? Die haben nie Geld. Obwohl die ein paar Mal teilgenommen haben, aber immer klang wie Spanien. Ja, das ist halt wirklich, daran sieht man mal so, trotz ja, nicht so erfolgreichen Jahren kann eben halt eine ARD sagen, ja, wir sind dabei, weil das ist irgendwie, ja, so, das machen die mal so nebenbei aus der Portokasse. Und für manch andere kleiner Sender ist das irgendwie, ist das so eine Geschichte, das sind riesige Ausgaben. Also das, man hört ja jetzt auch von dem ukrainischen Sender, dass er ist wahrscheinlich auch durch die Veranstaltung des ESC, haben die jetzt im Moment ziemlich massive finanzielle Probleme. Ja. Und das ist natürlich, das ist natürlich auch so eine Geschichte, die, glaube ich, in ganz Europa auch so um sich greift. Mhm. Das war ja auch mit Griechenland so und die sind halt auch immer regeln, oder erinnere dich mal an 2014 15, wo Rumänien nicht mitmachen durfte, weil sie dann Schulden hatten. Ne? Da ist halt richtig, da wird halt nur so mit unterschiedlichem Maß gemessen. Also da sind natürlich, wenn es ein großer Sender ist, der hohe Einschaltquoten und Masse mitbringt, wenn es so um ja. Russland vielleicht geht, dann drückt man immer ein Auge zu. Wenn es ein kleiner Sender ist, dann spricht man gerne mal irgendwelche Strafen aus. Ja, und das, das ist natürlich dann auch immer so, das Augenmerk liegt halt dann auch eher auf den Einschaltquoten als eher so um dieses, ha, wir machen uns mal verdient um den europäischen, um die europäische Musik. Ne? Vielleicht ist dann vielleicht nochmal ein Fun-Fact dazu, ist theoretisch, wenn wir bei kleinen Ländern sind, könnte auch der Vatikanstaat dabei sein. Mhm. Aber das würde er, glaube ich, nicht machen. Die sind in der EBU, die sind in der EBU, wo soll es stattfinden? Im Dom? Aber theoretisch könnten sie mitmachen. Sie haben auch einen kleinen Fernsehsender jetzt, soviel ich das weiß, machen vor allem Radio, Vatikan Radio oder Radio Vatikan, glaube ich, halt das. Mhm. Ja, Radio Vatikan, die auch in mehreren Sprachen Sendungen machen. Theoretisch und praktisch ginge das. Ja, es gibt irgendwie, glaube ich, irgendwie einmal am Tag irgendwie so ein Podcast sogar von der deutschen Ausgabe. Also ich glaube auch von allen Sprachen, aber es gibt von der deutschen Ausgabe, ich glaube immer so um 14 Uhr oder so, glaube ich. Und das geht, glaube ich, meine so eine halbe Stunde und dann sind dann immer irgendwelche Reportagen. Ich habe es mal eine Zeit lang irgendwie mir auch mal angehört. Und sind manchmal ganz interessante Themen dabei. So, und da sind sie eben halt auch in der EBU, genau. Das, genau, um Senderaustausch zu machen. Aber sie senden halt auch live. Also sie haben auch eine UKW-Frequenz. Mhm. Allerdings halt und senden auch einen kleinen, machen einen ganz kleinen, machen, glaube ich, auch Nachrichten ein bisschen, so fernsehmäßig, ganz, ganz minimalistisch. Aber sie, theoretisch könnten die auch beim HSC teilnehmen. Mhm. Aber das würden sie sich wahrscheinlich auch wegen der Finanzierung, obwohl die finanzielle Sache sehe ich jetzt nicht, weil die Kirche genug Geld. Aber es wird, glaube ich, eine komische Variante, wenn der Vatikanstaat und dann moderiert der Papst irgendwann in den SC, wenn der mal teilnehmen soll. Naja, du denkst mal an die Mönche, die da auch mal beim Vorentscheid waren. Ja, genau. Ja, das, das könnte ja vielleicht mal so in die Richtung vielleicht. Die Schweizer Garde tritt dann auf der Bühne. Ja, oder sowas, ja. Genau. Ja. Es können ja leider immer nur 6 Leute auf die Bühne. Ja. Insofern ist es dann natürlich Obwohl, als Intervall-Act? Als Intervall-Act, genau. Ja, das genau, das ist halt. Ja, aber wie gesagt, also Kosovo ist, wie rum war es jetzt eigentlich? Ich glaube, Kosovo darf nicht und Kasachstan hat jetzt gesagt, dass sie kein Geld dann haben. Also haben jetzt, Kasachstan, ich, wieder zurückgeregelt. Kasachstan darf nicht, weil sie nur assoziiertes Mitglied sind. Kosovo hat das Problem, dass sie in einer Organisation nicht drin sind. Mhm. Ich glaube, weil sie von manchen Ländern auch nicht anerkannt sind und die sind, glaube ich, auch nicht in Europarat. Gibt es auch noch so einen Europarat, den alle. Da müssen sie da Mitglied sein, ne? Müssen sie da Mitglied irgendwie sein, damit sie teilnehmen dürfen, beziehungsweise eine Mitgliedschaft bekommen bei der EBU. Wobei Kasachstan schickt ja auch immer jedes Jahr seit ein paar Jahren auch immer eine Delegation. Ne? Und sie haben auch immer einen Kommentator, der dann irgendwie auch, also es wird da auch übertragen, diese Veranstaltung. Und das ist, also sie haben schon mal ein Interesse, so ähnlich wie das mal viele Jahre Australien gemacht hat, die dann eben halt auch da von diesem ESC, allerdings zeitversetzt, also bevor sie teilgenommen haben beim ESC, haben sie immer zeitversetzt irgendwie dann das dann gesendet. Und wir warten mal ab, was da irgendwie kommt, ne? Ja. Wollen wir weitermachen mit dem nächsten Blog, den wir uns aufgeschrieben haben? Und zwar geht es, Tipps und Tricks für die Tickets. Ja. Für die ESC-Tickets. Ich habe da selber noch nie eins gekauft. Ich glaube, ich will das erste Mal Eurovision and Song Concert Karten kaufen. Aber so ESC-Tickets ist, glaube ich, wenn man nicht Mitglied eines Vereins, sage ich schon, eines Fanclubs ist, ist es, glaube ich, echt nicht einfach, da ranzukommen, oder? Ich kann ja mal von vorne anfangen. Also ich bin jetzt sogar auch wieder vor Ort beim ESC. Ich habe ja dieses Jahr in Kiew habe ich ja einmal ausgelassen, aus entsprechenden Gründen, kann man ja nochmal nachhören in den vergangenen Ausgaben. Und jetzt dieses Mal, Lissabon war natürlich, oder Portugal war natürlich jetzt für mich wieder so der Selbstgänger. Mhm. Falls wir uns irgendwie mal irgendwie vor Ort vielleicht auch treffen wollen, ich bin dann in Portugal vom 4.5. bis zum 14.5. Du machst einen langen Urlaub da. Da mache ich einen langen Urlaub, weil ich eigentlich auch ein bisschen Sightseeing machen möchte. Weil, also Sonne ich, genießen, Strand. Ich war da mal vor, also das darf man schon fast gar nicht mehr sagen, bis dahin irgendwie vor 18 Jahren das letzte Mal in Lissabon. Okay. Auch nur für so ein paar Stunden. Habe mir das mal so, das war dann irgendwie auch noch an einem Sonntag irgendwie, ich war da mal damals mit einer Freundin irgendwie da und die wollte da unbedingt hin und wir sind da 6 Stunden mit dem Bus hochgefahren von der Algarve und 6 Stunden wieder runter und es war eigentlich ein bisschen, eigentlich alles ein bisschen too much irgendwie und da habe ich mir aber immer, als wir dann da waren, habe ich immer gesagt, Mensch, da musst du eigentlich unbedingt nochmal hin. Und deswegen habe ich da auch gar nicht so lange drüber nachgedacht, irgendwie okay. da jetzt nicht hinzufahren. Und als das dann also bekannt gegeben wurde, das ist vielleicht auch mal so für zukünftige ESC auch mal so ganz wichtig, wenn ihr da wirklich mal dran teilnehmen wollt an so einem ESC, dann dürft ihr eigentlich nicht erst, wenn der deutsche Vorentscheid läuft und man hat dann irgendwie den deutschen Künstler gewählt an dem Abend, ja. darf man dann nicht sagen, oh, da will ich jetzt hinfahren, weil dann ist es leider auch schon zu spät. Außer ihr macht beim Gewinnspiel mit, was der NDR jedes Jahr macht. Das kann man natürlich aber machen. Aber da zu gewinnen ist ziemlich unwahrscheinlich. Ja, also das ist halt so, also es ist, und deswegen, wenn das dann so bekannt gegeben wird, wo es dann ist und vor allen Dingen, wenn man dann die genauen Daten irgendwie hat, dann sollte man eigentlich sogar schon noch am gleichen Tag irgendwie zumindestens die Unterkunft sich irgendwie suchen. Weil es dann günstiger ist wahrscheinlich. Ja, weil, ne? Also es ist dann schon teuer, weil da gehen die Hotels eh schon vorher schon mal hoch, ne? Das Urlaubssaison auch um der Zeit, ne? Ja, also es ist einfach immer, wenn ESC ist, das ist so ähnlich, wenn eine Messe ist und so weiter, dann gehen halt die Preise hoch, weil man, ich würde mal sagen, man kann immer schon davon ausgehen, wer auch gerade regelmäßig zum ESC fährt, da unterstellt man, dass da auch ein bisschen Geld da ist und die sind dann auch bereit, das dann zu bezahlen und bin ich dann zwar nicht, weil ich es dann auch irgendwie relativ frühzeitig irgendwie halt mache. Und Flug habe ich diesmal sogar auch schon irgendwie halt gemacht. Also dieses Gedeck ist schon mal durch. Okay. Ja, was du dann schon sagtest mit den Tickets, das ist natürlich so eine Sache. Es gibt natürlich immer diese Termine, wo man dann weiß, jetzt gibt es Karten. In den letzten Jahren waren es ja immer so Wellen. Also bis vor ein paar Jahren war es dann und dann kommen die Tickets und dann ist man dann rein und hat dann versucht, Tickets zu bekommen. Und ist dann irgendwie, entweder ist man zum Zuge gekommen oder nicht und dann war auch Ende. Jetzt seit ein paar Jahren gibt es ja so ein paar Wellen, dass sie dann irgendwie sagen, weiß ich jetzt nicht, wenn es jetzt 10.000 Karten gibt, macht man mal so 2.000 mal dann oder mal einen bestimmten Block und so weiter. Es ist allerdings immer, was halt immer schwierig ist, ist halt tatsächlich an Finaltickets zu kommen, weil das glaube ich, ja. Man muss, glaube ich, schnelles Internet haben und man muss irgendwie haben. Und einen guten Hand-Finger-Koordination mit der F5-Taste. Ja, das sollte man eher nicht tun, weil man ja elektronisch ist man dann in so einer Schlange und wenn man einen Refresh macht, dann ist man natürlich wieder an Stelle 250 oder so. Und jeder, der da reingeht, darf, glaube ich, bis zu 7 Tickets irgendwie sich. Bis zu 7 Tickets? Ja, was willst du mit 7 Tickets, um den noch weiter zu verkaufen, oder? Naja, gut, wenn du mit einer Gruppe dahin fährst, dann willst du natürlich da auch, willst du da auch hin? Ich habe mal in den Zeiten, als ich noch nicht im Fanclub war, da habe ich dann immer das Gedeck, weil das geht schon relativ einfach, wenn man sich für die beiden Semifinals interessiert und dann eben halt zum Juryfinale. Das ist am Freitag davor, wenn die nationalen Juries dann zugeschaltet werden und dann sozusagen schon mal die Acts irgendwie benoten müssen, weil man am Samstagabend hat man nicht mehr die Zeit. Also weil dann die Juries noch mal überlegen müssen und so weiter. Und deswegen gibt man denen eher 24 Stunden Zeit, dann auch die Punkte dann auch zu vergeben. Und das hat eigentlich immer ganz gut geklappt, gerade bei den beiden ESCs, die in Malmö und in Kopenhagen waren. Da habe ich bei einer Cousine dann, die in Schweden wohnt, da ganz in der Nähe, da habe ich übernachtet immer und konnte da so praktisch immer pendeln. Einmal bin ich immer über die Öresundbrücke gefahren, als das in Kopenhagen war. Oder eben Malmö war da ganz in der Nähe praktisch und da musste man dann nur so 2-3 Bahnstationen dorthin fahren. Und dann habe ich einfach das Juryfinale dann gemacht und bin dann am Samstagmorgen wieder nach Deutschland zurückgefahren und habe mir dann abends vorm Fernseher das irgendwie angeguckt. Also das war eine gute Sache. Dann war es auch tatsächlich so, dass ich so gedacht habe, ja, aber jetzt möchte ich eigentlich, also in Düsseldorf, als ich das erste Mal zum ESC gefahren bin, da war ich dann mit einem Freund damals, haben wir richtig Finaltickets gekriegt, weil da war es ganz, schön, Eurovision.de gibt ja Newsletter raus. Und alle, die sich dort eingetragen hatten damals in diesen Newsletter, da haben sie, da gab es die Karten an einem Sonntag irgendwie um 12 Uhr und haben vorab einen Link um, ich glaube, 11 oder 11.30 Uhr schon mal an diese Newsletter-Empfänger geschickt. Ja. Und da kam man dann relativ leicht an Finalkarten ran, weil hinterher, als die, ich sag mal, normalen Leute an die Karten wollten, ist der Server mitunter auch dann auch abgebrochen. Ja, das glaube ich. Und hat er irgendwie, das war ja, das war das Kartenticket irgendwie von den Düsseldorfer Bühnen oder keine Ahnung. Und die waren dann irgendwie auch ein bisschen damit überfordert. Und ja, und das war so das letzte Mal. Und dann habe ich so gedacht, Mensch, jetzt musst du mal irgendwie halt wieder auch an Finaltickets halt rankommen. Und da gibt es dann irgendwie so eine Möglichkeit, entweder beim OGAE Germany oder beim EC Germany, das sind die beiden Fanclubs aus Deutschland, dort Mitglied zu sein. Und da gibt es sogenannte. Das einzige Land mit zwei Fanclubs. Ja, aber es, ja. Also die machen eine gute Arbeit. Also, das glaube ich. Und da ist halt so, dass die, die geben dann, ja, die handeln sozusagen mit dem entsprechenden Sender dann so Kontingente aus. Und dann gibt es so Fan-Tickets oder Fan-Pakete. Und diese Fanpakete beinhalten alle drei Live-Shows und die jeweiligen Generalproben davor. Und man kann dann sozusagen in 6 Shows irgendwie halt reingehen und kann dort sich dann den, kann den ESC dann live genießen. Und ja, und da hat man dann natürlich, weil man die, und dieses Paket ist relativ günstig, weil so ein Paket kostet eigentlich so viel, würde ich jetzt mal sagen, wie wenn man eine Finalkarte irgendwie halt so über einen normalen Markt irgendwie halt bekommt. Insofern ist das dann ganz gut aufgeteilt und also das lohnt sich, wenn man zum Beispiel da ein bisschen leichter an die Tickets irgendwie halt rankommt. Es ist immer so, es ist da auch natürlich keine Gewähr, dass du so ein Fanpaket abkriegst. Da wird dann immer so ein bisschen abgefragt, ob man unbedingt einen Sitzplatz haben möchte oder ob einem auch ein Stehplatz reicht in den Front of Stage, also direkt vor den Bühnen. Ich habe bisher immer Stehplatz irgendwie halt angegeben. Das ist natürlich auch immer eine Herausforderung, auch an die Beine, aber hat bisher immer ganz gut geklappt und insofern ist das eigentlich auch eine gute Geschichte, die man da auch machen kann. Ja, und also wie gesagt, und für den normalen Markt ist es dann so, dass ja, im November, Dezember oder im Januar gibt es dann diese Karten und die, für die kann man sich dann, da kann man dann versuchen, auch über den normalen Weg ranzugehen und so. Ich habe aus dem Chat, ganz schön kompliziert. Ja, also aber ich sag mal, ist ja nicht so einfach. Wenn man das Feeling nachher raus hat, dann, dann ist es nachher gar nicht. Also so diese, man hat immer so ein bisschen diesen Thrill, oh, es gibt irgendwie nächste Woche Montag gibt es dann irgendwie Tickets. Also ist natürlich immer so, immer etwas ein bisschen schwierig, weil das dann immer so in der, während der Arbeitszeit irgendwie halt auch so ist. Da muss man dann immer sich einen Tag frei nehmen, um sich dann irgendwie an den Computer setzen zu können. Aber so, wenn man das, irgendwann weiß, wie das so abläuft, dann, dann kennt man das schon. Ich meine, ich habe mal gehört, so wenn man regelmäßig nach Wacken zum Beispiel, dann muss man schon an dem Sonntag, wenn das Wackenkonzert zu Ende ist, dann gibt es schon die nächsten Karten für das nächste Jahr. Die Karten sind dann schon wieder ausgebucht. Ne? Das ist bei Festivals immer so ein Problem. Aber was Quatsch hier gerade schreibt, das verstehe ich nicht. Und das Kreuz lässt auch grüßen, Sascha, aber das wissen wir ja beide. Was meint ihr damit? Und das Kreuz lässt auch grüßen. Sascha, aber das wissen wir ja beide. Nee, das müsste er noch mal, genauer schreiben. Ja, das müsste ich auch nicht, was er meint. Aber wir gucken, wir sehen ja gleich, ja, oder ja, genau, wir können gleich lesen, was er meint. Ja, Quatschel war, der war auch in Wien beim ESC. Ja. Wir haben uns zwar, da kannten wir uns noch nicht, sind wir auch nicht aufeinander getroffen. Aber ja, mal gucken, vielleicht ist er ja dann auch irgendwie. Wie gesagt, also ich bin in der Zeit, bin ich dann auch da. Ich werde da wahrscheinlich auch unseren Dr. Eurovision Irving Wolter auch sicherlich auch mal treffen, der ja da auch dann locker die 2 Wochen dann da auch so für Eurovision.de und für diverse andere Medien dort auch dann berichten wird. Und ja, und das Witzige ist halt immer, wenn man das auch schon ein paar Jahre macht, man sieht dann auch in der Schlange immer schon, ach ja, guck mal, der war auch schon in Kopenhagen. Und also das ist, es ist eine tolle Sache und dieses Feeling, das macht schon irgendwie auch Spaß. Also nur man muss halt mit allem so ein bisschen zügig, also man kauft so ein bisschen die Katze im Sack, ne? Also wenn jetzt im November wenn es da Karten gibt, da weiß man natürlich im Grunde noch nicht, wer tritt für Deutschland an, wer tritt überhaupt an. Also das ist halt, aber man kriegt halt eine geile Show. Also das ist halt so, glaube ich. Nicht? Also man ist auch so ein bisschen, weil ja so alle 3 Minuten eine andere Bühnenperformance ist und man so mit Lichterblitzen und so weiter, man ist nachher auch richtig zugeblitzt, wenn man auch da war. Also das ist schon aber wie gesagt, das ist halt, ich bin noch mal gefragt worden bei Facebook irgendwie, ob man dann auch Kinder mitnehmen kann. Bei meiner Familienshow bestimmt, oder? So genau kann ich das gar nicht sagen, weil das hängt ja ein bisschen von den Jugendschutzgesetzen dort ab. Aber ich habe da auch schon beim Finale irgendwie Eltern mit ihren Kindern da gesehen. Und es gibt ja auch, das muss man auch dazu sagen, es gibt ja irgendwie von diesen 3 Shows, es gibt ja insgesamt, ich weiß gar nicht, glaube 30 Generalpro oder Proben irgendwie halt und die sind ja teilweise auch zu besuchen. Es geht manchmal schon so um 1, geht meistens schon mal eine Probe los und da sieht man ganz oft, dass dann auch so Eltern mit Kindern dort, weil dann die Karte meistens das nur so Kindershow, das ist auch die Familienshow, die ist auch als Probe. Ja, also das ist die normale ESC-Show oder das Semifinale oder was auch immer dann geprobt wird, aber die Karten sind sehr günstig, die kosten dann irgendwie 10 Euro oder so, also das ist dann schon, das ist auch nicht so super voll, sondern da wird dann auch meistens dann nur so die Technik, manchmal haben die Künstler auch, glaube ich, dann noch nicht mal ihre Kostüme an und so, sondern normale Straßenkleidung. Also da wird dann so, es wird ja bis zum Erbrechen, wird ja dieses Ding ja auch geprobt und insofern, da muss ja vieles aufeinander, also wenn ich mir hier so überlege, was man hier ja so anstellen muss, um so einen Podcast aufzunehmen und das mal ja, das 2 Millionen irgendwie hochpotenziert, dann weiß man ungefähr, was dahinter so im ESC irgendwie halt steckt. Also das ist halt in so, ich habe jetzt hier neulich hier meinen Platz auch mal neu verkabelt irgendwie und die dann irgendwie auch mit ihren kilometerlangen Trommeln kommen und so weiter. Gut, das sind dann auch alles Profis, aber da ist schon klar, warum das irgendwie wirklich dann auch bis zum Erbrechen auch dann so geprobt wird. Und da gibt es halt auch Möglichkeiten, da dann an Karten ranzukommen, weil man dann wirklich auch so an Generalproben und so weiter dann auch recht günstig kommt. Und die Show selber, der Ablauf, der Line-Up sozusagen, das ist immer das Gleiche. Also da ist, da unterscheidet sich das nicht viel. Weil diese Auftritte sind so sekündlich eingeprobt mit den ganzen Displays und die Tanzschritte und so weiter. Da, das unterscheidet sich nicht besonders groß. Also das kann höchstens mal sein, dass ein Künstler am einen Tag mit der Stimme nicht so gut drauf ist und am anderen Tag dann besser. Es gibt ja so eine Aufnahme von Lena, wo sie ja beim Juryfinale gar nicht so gut war. Nee, stimmt. Nicht? Und sie hat dann beim Finale selber, wo es dann bei der Live-Show noch mal auf was ankam, irgendwie, da hat sie ja noch mal eine Schippe draufgelegt. Also das gibt's dann schon, aber der Ablauf der einzelnen Beiträge ist dann schon gleich. Insofern, man verpasst da nichts, wenn man dann in so einen Proben-ESC sozusagen mal geht, zu weniger Geld. Also das lohnt sich dann halt auch. Und Lissabon, glaube ich, ist ja sowieso eine Reise wert. Insofern, warten wir mal ab. Also das, was da was gibt's denn, was gibt's denn sonst so noch? Wir haben noch ein bisschen was. Eurovision Asia, der Eurovision Song Contest in Asien, sozusagen, wo es noch keinen Termin gibt, wo es ein paar potenzielle Teilnehmer gibt, aber mehr auch nicht. Ich glaube, Australien ist dafür gesetzt sowieso. Neuseeland hat schon gesagt, sie hätten Bock darauf. Und noch ein paar andere kleinere Länder. Ich glaube, Japan, ich glaube, Südkorea. Da müssen wir mal sehen, wie sich das entwickelt. Das wird wahrscheinlich dann um 6 Uhr morgens irgendwann laufen, europäischer Zeit. Ich glaube, ob ich mir das antun würde, weiß ich nicht. Ich glaube, Thomas Mohr darf das dann moderieren um 6 Uhr morgens. Der hat ja schon gemeint, er hätte damit keine Probleme, weil er also gerne auch den Morgen moderiert hat. Deswegen kann er sich gut, sehr gut vorstellen, um 6 Uhr morgens den ESC bzw. den Eurovision Asia zu kommentieren. Ich glaube, das wird mal eine interessante Geschichte. Aber bis dahin müssen wir noch warten. Ich gehe davon aus, dass es wahrscheinlich so im nächsten Jahr irgendwann dazu kommen wird, dass dieser Contest stattfindet. Es gibt ja von der ABU auch sowas Ähnliches, ne, wenn ich nicht ganz irre. Also es gibt schon richtig eine Seite, ne? Also das ist noch nicht so sehr erhellend, was da passieren soll. Nee. Aber da es schon mal eine Seite gibt, im Gegensatz zu in USA soll es ja auch eine Eurovision geben, wo man aber das nur so hört als Gerücht. Es gibt zumindest schon mal eine Seite und es gab dann, als das bekannt wurde, Interview, schon, ne? So ein Trailer irgendwie, wo dann darauf hingewiesen wurde. Ich bin mal gespannt, ich würde es mir auf jeden Fall angucken. Man müsste dann den Wecker stellen und dann kann man sich das angucken. Ne? Es gab zumindest von Jan-Olaf Sand, dem Supervisor für den Eurovision Song Contest, ein Interview bei Eurovision Fanhouse. Oder? Heißt so, ne? Glaube ich. Ja. Wo er schon erwähnt hat, dass man das plant für die USA. Einen Contest zu haben mit allen Bundesstaaten, obwohl das Gerücht schon länger im Raum steht. Ich glaube, Irving hat da mal was auch rausgelassen, dass dieses die Idee schon länger gibt. Aber dass der Eurovision Asia ist jetzt wohl ein bisschen konkreter, weil es gab ja von der ABU, also von dieser Asia Broadcast Union, schon mal sowas Ähnliches, wo man halt einen Künstler vorgestellt hatte, die auch nicht live war, glaube ich, und dann teilweise Zeitversetzt gesendet hat. Aber die ABU selber soll damit nichts zu tun haben, ne? So wie ich das weiß, sondern es kommt schon selber von der EBU, diese Idee. Mal gucken, ob sich das so durchsetzt und ob sich das im asiatischen Musikmarkt vielleicht etablieren kann. Da bin ich gespannt. Aber wir müssen mal sehen, wann und wie und welche Teilnehmer daran überhaupt teilnehmen werden. Also das wird echt, echt spannend. Mhm. Ja, also auf jeden Fall. Also ich glaube nur, dass die Eurovision Asia ist spruchreifer als das, was da in den USA irgendwie stattfindet. Ja, wahrscheinlich schon, ja. Und ich schätze mal, auch wenn überhaupt, wird das, glaube ich, nächstes Jahr irgendwie dann mal eine Rolle spielen. Ja, da wird ja wahrscheinlich jetzt hinter den Kulissen erstmal so ein bisschen, also es gibt ja einfach noch nicht so diese Infrastruktur jetzt wie beim Eurovision Song Contest irgendwie, wo es dann so eine Routine gibt, dass sich jetzt die Länder irgendwie anmelden müssen und so weiter. Das muss wahrscheinlich im Hintergrund erstmal alles irgendwie geschaffen werden. Genau. Damit so, und ich glaube, dann wird dieser Eurovision Asia vielleicht mit 5 oder 6 Ländern starten und vielleicht macht man es wie beim ESC in den ersten Jahren, dass dann jedes Land 2 Lieder bringen kann, dass es dann irgendwie ein bisschen abendfüllender wird. Man wird sehen. Also ich habe ja immer so ein bisschen im Kopf, dass die Kontinente nur so nach und nach eigene ESCs machen und man dann am Ende irgendwie halt so ein Welt-ESC irgendwie halt macht. Das wäre natürlich dann schon irgendwie eine ganz gute Geschichte. Aber mal gucken, also je mehr da diese Idee so einer, ja, sag ich mal, völkerverständigenden Veranstaltung, umso besser. Also das ist halt dann irgendwie. Wir haben eine kleine Sache noch übersprungen, nämlich die auch nicht ganz unwichtig ist. Das ist der Melodienfestival, hat nämlich die Termine bekannt gegeben. Also vom 3.2. bis 10.3. wird wieder der ganz lange Lauf irgendwie sein. Also mit 4 Semifinals, Andras Charsen, also wo dann so der Drittplatzierte aus dem jeweiligen Semifinale nochmal die Chance bekommt, auch ins Finale sich zu qualifizieren und am Ende ein Finale in Stockholm. Da fackelt man nicht lange, da hat man schon das volle Gedeck und man macht eigentlich sozusagen auf Schweden-Ebene sozusagen, macht man auch nochmal den ESC und das irgendwie in 6 Abenden irgendwie und das lässt sich auch wirklich sehr gut, wo wir vorhin beim Thema Stream waren, da gibt es einen tollen Player, also man kann es gibt sogar eine App, wo man die Möglichkeit hat, das macht SVT super, es gibt diese SVT, die heißt nicht mehr Play, die heißt nur noch SVT App, wo man direkt die Streams auch wenn man dann ein Streaming-Endgerät hat, auch direkt darauf streamen kann, unabhängig davon, welches Modell oder welchen Typ oder welchen Hersteller man hat. Und dann kann man das Melodiefestival in HD auch auf dem Fernseher sehen. Also das geht auch, das mache ich regelmäßig so. Ja. Ja, und die das haben dann ja auch so einen Kanal sogar für Gebärdensprache irgendwie, wo dann einer in Gebärdensprache dann auch die Musik dann irgendwie übersetzt. Mhm. Also die machen da sehr viel, während man bei anderen erstmal nach dem Stream suchen muss, wo ist denn der jetzt eigentlich? Und das ist schon sehr, oder man kann ja, das ist an der Stelle auch eine gute Sache, weil es ja an manchen Wochenenden gibt es ja 3 oder 4 verschiedene Vorentscheidungen. Man kann diesen Melodienfestivalen kann man auch im Nachhinein nochmal sich angucken. Also man verpasst nichts, wenn man das unbedingt sieht. Die haben da keine Geosperren, nichts drin. Das ist das bei manchen anderen Ländern ja ein bisschen anders. Da kannst du wahrscheinlich teilweise gar nicht angucken. Und die machen es so, dass sie das bewusst, sie wollen es auch bewusst so machen, dass man das gucken kann in ganz Europa oder beziehungsweise in ganz und es gab ja mal das Gerücht, es gab mal die Idee, auch einen englischen Kommentar dazu zu haben. Das hat man leider immer nicht gemacht, weil das war dieses Jahr schon angekündigt. Ich hoffe, vielleicht wird man im nächsten Jahr auch eine englische Kommentar dazu haben, weil es manchmal nicht so einfach ist, das zu verfolgen, was sie da reden, finde ich zumindest. Wenn man das Deutsche mächtig ist, kann man manchmal schon den Inhalt schon verstehen. Weil das ja auch eine germanische Sprache ist. Mhm. Aber es ist echt nicht manchmal nicht einfach, was sie dort. Die Witze vor allem sind manchmal ein bisschen schwierig zu verstehen, ja, weil das. Weil wenn man es nicht spricht, dann ist es natürlich schwierig, ne? Also das. Ja. Aber man kann schon nachvollziehen, was in der Show dann auch stattfindet. Ja, natürlich, na klar. Also das ist so ein bisschen, oder beziehungsweise wenn man vorher ein bisschen was dazu gelesen hat, wie läuft das ab, dann ist es nicht mehr so eine große Überraschung irgendwie. Also wenn man das Melodienfestival irgendwie so sieht, dann merkt man schon, welchen Einfluss die Schweden haben, weil ja so einige Dinge dann auch im ESC auch so übertragen Landen, wurden. Also zum Beispiel Votingsystem und genau, so. Genau, so dieses kumulierte Voting irgendwie, das kommt ja auch aus Schweden irgendwie. Und auch diese ganze Darbietung und so weiter. Ganz oft wird ja so ein ESC dann auch von einem schwedischen Regisseur dann irgendwie auch dann auch betreut. Ich glaube auch im nächsten Jahr in Lissabon wollen sie ja auch irgendwie wieder das schwedische Fernsehen irgendwie ansprechen, das zu produzieren. Ja, das also machen die jetzt das, ganz viel. Das ist halt schon, also das. Man muss schon sagen, vom Ablauf von der Organisation, wenn man die das wissen, sieht, was sie machen. Die machen das richtig, ne? Also das ist halt so, was da jetzt an Musik kommt, das werden wir mal schauen. Ja. Es kommen ja ganz viele alte Bekannte. Also es gibt ja so manche, die das dann so 5, 6 Mal irgendwie mal probieren, um da dran teilen. Aber das ist ja auch das Schöne. Denn Ace Wilder zum Beispiel wird wahrscheinlich wieder dabei sein, ich finde es nicht verkehrt, weil in Deutschland ist es ja dann immer so, wenn dann einer beim Vorentscheid war und er ist dann auf Platz 5 und der will dann schon wieder. Nicht? Und das ist so ein bisschen, man hat dann irgendwie die Anstrengung, man möchte dann gerne für Schweden irgendwie auch antreten und versucht es eben halt ein paar Mal. Und das ist irgendwie, und das läuft dann immer so praktisch, das ist so eine Städtetour, die dann so gemacht wird vom 3.2. an jedem Samstag sind sie woanders. Hier haben wir Karlstadt, Göteborg, Malmö, Önsköldvik, Kristianstad und am Ende ist es dann in Stockholm. Genau. Und das ist dann richtig so eine Städtetour. Und das machen die schon sehr gut. Und das ist sehr familientauglich und die Einschaltquoten geben ja auch dem schwedischen Fernsehen dann auch recht, dass sie da auch alles richtig machen. Also insofern. Ich glaube 80% Einschaltquote oder sowas haben die, ne? Also das ist schon irgendwie, das schon aber irgendwie. Gut, da gibt es ja auch Sachen. Nicht so viele Sender, die man einschalten kann. Es gibt zwar dieses den Privatsender dort, TV4, glaube ich. So von der Auswahl her haben die gar nicht so viel Auswahl an Sendern. Da werden auch viele Filme und Sendungen auf Englisch gesehen, weil die nicht auf Schwedisch synchronisiert werden. Das ist generell in skandinavischen Ländern so, dass alle Kinofilme teilweise mit schwedischen Untertiteln laufen. Also, oder norwegischen Untertiteln laufen. Deswegen können die teilweise auch besser Englisch als wir. Also es ist auch ein nettes Phänomen, dass dort die englische Sprache halt doch ein bisschen besser ist als vielleicht in manch andere Länder, weil sie halt die Sachen nicht in den englischen Original gucken. Ja, aber wir sind mal gespannt, was da auf uns zukommt. Das ist halt dann, das sind schon mal so diese spruchreifen Geschichten, ja. Ach so, und dann steht ja der Junior Eurovision Song Contest am 26. November lustigerweise in Tiflis dann statt. Lustigerweise, wir waren gerade bei Schweden, die haben uns ja erfunden. Also die skandinavischen Länder haben den Junior Eurovision Song Contest ja so indirekt erfunden, weil man da ja so einen Nordic Junior Contest hatte, den alle, fast alle skandinavischen Länder teilgenommen haben. Und aber die machen ja selber kaum noch mit, wo sie irgendwie keine Lust mehr drauf haben. aber an sich haben die das erfunden. Und wer hat es erfunden? nicht die Schweizer, nee, sondern die Schweden. Beziehungsweise die Skandinavier. Und das wird in Tiflis stattfinden. Stehen schon ein paar Titel fest. Ich habe ein ganz schreckliches Lied gefunden aus Portugal, der YouTuber heißt, der vom Vorentscheid-Moderator auch noch gesungen wird als Vorlage. Ich bin gespannt, wie das mit den Kindern, mit den Kindern im Finale klingt. Aber der Titel ist jetzt schon sehr extrem nervig. Und ich glaube, der Name muss auch geändert werden. Ich glaube, da werden die noch mal einen auf die Nase fallen. Ja, das hatte man ja, ich glaube, 2011, ne, mit diesem Facebook-Song. Das hat ja von unserem Ralf Siegel ist das ja gewesen. Und dann muss man, ja, man muss da erstmal gucken, wie ist das gemeint. Weil eigentlich, wenn man daran teilnimmt an so einem Wettbewerb, dann weiß man das eigentlich, dass man keine Marken irgendwie benutzen darf und so weiter und keine politischen Äußerungen. Das kann manchmal so eine Geschichte sein, dass die Leute dann extra so ein bisschen Aufmerksamkeit schaffen wollen. So, oh, das wussten wir ja gar nicht, dass man YouTube gar nicht nennen darf. Das wird man mal gucken. Ja, ich habe so ein bisschen mal reingehört, es sind noch nicht so viele Lieder, ich glaube, das aus, also es waren noch nicht so, ich glaube, dieser Kleine aus Malta irgendwie, Gianluca irgendwie, der hatte dann irgendwie auch so. Die Niederländer sind auch wieder schon vertreten. Ja, Boyband. Bekannt, ne? Doch. Nee. Doch. Ist er. Ich weiß jetzt nicht mehr den Namen, aber es gibt schon den Song. Es wurde das Video schon gedreht. Die haben, glaube ich, so eine. Die haben dann so Cover-Songs irgendwie. Genau, das haben sie gemacht, aber der Song müsste eigentlich jetzt noch nicht? Gut, dann wird es wahrscheinlich noch ein bisschen dauern. Ja, das dauert. Aber die hatten, ich hab da Fotos gesehen, die hatten schon das Video gedreht für den neuen Song. Da hatte man teilweise auch ein bisschen, konnte man schon ein bisschen was hören. Das war so ein kurzer Teaser schon. Da bin ich noch mal gespannt, aber ich halte nicht so viel davon, von so Boybands, die gerade mal 13 oder 14 also sind, die haben, versuchen. Ja, aber die haben schon sehr professionell auch auf der Bühne da gut abgerockt. Ja, das stimmt. Also die hatten da auch irgendwie Force heißen die. Genau, und komplett auf Englisch haben sie da gesungen. Ja, ja. Man hat ja die Sprachquote erhöht, ich glaube auf 40%, vorher waren es 35 oder so etwas, weil man gemeint hat, man müsste das ein bisschen internationaler gestalten. Deswegen hat man jetzt 40% Englisch und 60% Landessprache müssen es sein beim Text. Und da müssen wir mal gucken, was da so kommt. Also ich glaube, bei Portugal hat man sich, glaube ich, schon selber ein bisschen ins Bein geschossen mit dem Song. Aber wir werden sehen. Den gibt es übrigens bei der Facebook-Seite bei uns, bei ESC Green Room. Da könnt ihr mal gucken. Ich habe den mal geteilt. Nicht schön, der Moderator kann nicht singen, aber wir gucken mal, wie dann der Song von den Kindern klingt. Ja. Wahrscheinlich in verschiedenen Varianten, weil es auch Mädels dabei sind, aber wir werden mal sehen. Ich finde ihn nicht so geil. Also so wahnsinnig viel kann man da auch zu den Teilnehmern noch nicht sagen. Also bei manchen, also auf der offiziellen steht irgendwie auch Malta to be announced. Ich meine, das ist irgendwie auch, da gibt es auch schon irgendwie das Video. Also da sind die auch, glaube ich, noch nicht so up to date. Ja. Aber also im Moment ist da jetzt noch nicht so wahr. Australien wird auch dran teilnehmen. Da haben sie, glaube ich, auch eine sehr die hat auch schon mehrfach wohl auf der Bühne gestanden. Da sieht man irgendwie so ein paar Ausschnitte irgendwie, wo sie dann, glaube ich, auch so bei Musicals und so weiter mitgespielt hat. Also da sind dann schon auch irgendwie Kinder dabei, die dann auch selbst in ihrem jungen Alter schon gute Bühnenerfahrung haben. Also es sind, ich weiß nicht, ich habe jetzt gerade nicht gezählt, wenn ich hier die Liste, aber es sind, glaube ich, so fast 20 sind da, glaube ich, irgendwie dabei. Also was übrigens neu sein wird, ist das Online-Voting. Es gab ja lange Zeit, es gibt kein Televoting, wie man das beim klassischen ESC kennt, sondern es hat dort nur die Jury und die Kinder, die dort teilnehmen, mitgevotet. Und es gab eine Kinderjury. Und diesmal wird es so sein, dass man als Zuschauer online mitvoten kann, weil man wahrscheinlich kein vernünftiges Telefonergebnis hinbekommt bei der niedrigen Anzahl der Teilnehmer. Und deshalb hat man sich dazu entschieden, Online-Voting mit einzuführen. Mal gucken, wie das funktionieren wird. Ich glaube, da können sogar wir Deutschen dann teilnehmen. Mal gucken. Also das wird nochmal interessant, wie man das auf junioreurovision.tv, heißt es, glaube ich, ne? junioreurovision.tv, dann gestalten wird. Ob man sich dafür registrieren muss, keine Ahnung, aber das soll es geben, dass man dann dort online voten kann. Ja, gucken wir mal. Das wird also. Und Quatschel schreibt gerade, Australien hätte auch schon seinen Song. Ich habe es noch nicht gesehen oder ich gehört. Ich auch nicht. Aber man sieht, liest da wenig. Höre ich dann gerne. Also das werden wir dann, glaube ich, mal auf eine der nächsten beiden Folgen einfach mal dann verschieben. Wenn man dann vielleicht, also im letzten Jahr war es ja so, dass beim Junior Eurovision wirklich teilweise noch die letzten 2-3 Länder erst 2 Tage vorher irgendwie ihre Songs bekannt gegeben haben. Also da sind wohl diese Einreichungsfristen sehr viel kürzer als beim Erwachsenen-ESC. Aber nichtsdestotrotz haben sie da ja in den letzten Jahren auch diese Show sehr professionalisiert. Also läuft dann irgendwie auch zu einer kindertauglichen Zeit um 16 Uhr. Und wir schauen mal, ne? Also das ist sicherlich auch, dann schauen wir jetzt noch mal in den Slack. Und bloß, es wurde zu viel getanzt. In Malta letztes Jahr. Ja. Ich glaube, da haben wir doch alle, das ist doch eher mehr ein Tanzcontest gewesen. Wenn das passt zu dem Auftritt, finde ich das jetzt nicht so verkehrt. Hatte nicht gepasst. Ja. Es hat auch die Joy, hieß sie doch, ne, die gewonnen hatte, glaube ich. Davor zumindest, Malta. Nee, das war diese Not My Soul, diese ja, diese Schwarze. Die Joy. Die Joy. Nee, die Joy hat gewonnen. Hieß sie nicht. Nee? Hieß sie nicht Joy? Nee, die ist hat auch dieses soulige Not My Soul irgendwie da gesungen. Nee, das genau. War, die hat nicht getanzt. Der hat es auch übrigens beim englischen X-Factor oder beim Britain's Got Talent mitgemacht. Okay. Und sie hat da wohl Standing Ovations gehabt. Ich weiß nicht, wie weit sie gekommen ist, aber es gibt jetzt mehrere ESC-Teilnehmer, die jetzt irgendwie nochmal bei Britain's Got Talent mitmachen. Zum Beispiel unser Bulgare. Was war es? Nicht Bulgarien, sondern Montenegro. Und Montenegro, ja. Der unser, mit dem langen Zopf. Genau, der war auch bei Britain's Got Talent. Ja. Hat, glaube ich, auch nicht so gut teilgenommen. Nicht so gut abgeschnitten dort. Ja, gut. was haben wir jetzt noch auf der Agenda? Ich glaube, Wir haben jetzt noch Eurovision in Konzert. Das haben wir noch mal, das hatten wir vorhin schon mal irgendwie angesprochen. Es gibt ja so im April dann diverse Pre-Shows. Diese Veranstaltung gibt es schon jetzt, die feiern jetzt ihr 10-Jähriges im nächsten Jahr. Mhm. Das ist eigentlich ja eine Initiative von niederländischen Fans, die das mal so auf ganz kleiner Flamme irgendwie gestartet haben. Ich weiß nicht, mit wie vielen, so in früheren Jahren waren das dann, kamen dann so 4 oder 5 Künstler, die dann im Mai beim ESC auftraten. Mittlerweile treten da fast alle Künstler irgendwie bei auf. Man hat da mindestens jetzt wohl 20 sind es immer, ne? Ja, also dieses Mal war es, glaube ich, sogar schon Rekord. Und im nächsten Jahr haben sie dann so ein bisschen in der Location etwas aufgestockt, wo jetzt wohl in so einer Halle 5000 Leute halt reinpassen. Seit letzter Woche, also seit 29. September, gibt es Karten dafür. Ich habe mir jetzt mal so eine Karte sogar gesichert. Also ich werde auch am 14. April in Amsterdam mal vor Ort sein und mir das mal angucken, weil man da so ein bisschen auch schon mal dann gucken kann, wer kann auf der Bühne wirklich was und wer kann gut singen. Das kann man ja meistens bei diesen Filmen, die man dann so bei YouTube oder so schon mal sieht, ja nicht so unbedingt so gut sehen. Ich muss mich jetzt noch mal so um Flug und Unterkunft und so weiter kümmern. Wir haben vorhin gerade drüber gesprochen. Dennis überlegt da auch gerade noch hinzufahren. Gucken wir mal. Und da bin ich mal sehr gespannt. Es gibt ja noch in Tel Aviv, in Moskau, in noch irgendwo, ich glaube in Spanien, in Madrid. In London auch immer, vergiss London nicht. Genau, in London, richtig. In London gibt es auch so eine Pre-Show irgendwie. Und da treten dann die Künstler dann schon mal auf. Das ist mittlerweile auch so, was pressetechnisch auch gar nicht mal so verkehrt für die einzelnen Länder, sich schon mal so ein bisschen in den Medien auch bekannt zu machen, dass es sie gibt und so. Levina ist ja letztes Jahr auch bei Eurovision in Konzert auch gewesen, ich glaube noch bei diversen anderen Pre-Shows. In London war sie, in Moskau, sie war, glaube ich, auch noch in Armenien, bei mehreren Sachen. Also insofern, ich Ja, ich tue mir das an, ist jetzt ein doofer Ausspruch, aber ich werde mir das zumindest mal angucken und vielleicht wird das auch so eine Etappe, die ich jetzt vielleicht auch jedes Jahr dann mal machen werde, weil da sind die Kartenpreise sehr moderat und ich war auch noch nie in Amsterdam. Insofern werde ich das dann wahrscheinlich auch noch mal so mit einer kleinen Städtetour oder so. Du weißt, wenn der Frühling kommt, dann gibt es Tulpen aus Amsterdam. Genau, ne? Richtig. Ja, aber ich glaube, jetzt sind wir wirklich am Ende, oder fertig, hast du noch was? Nein, ich habe nichts mehr. Okay. Nicht, dass ich wüsste. Okay. Nee. Das war wieder, oh Mensch, wir haben schon wieder anderthalb Stunden irgendwie. Hat ja irgendwie wieder sehr gut, sehr ist doch gut super geklappt. Ja. Wir haben die Leute was zu hören, ist doch schön. Das ist doch gut, genau. Ja, wir werden das jetzt immer so machen, wir verlautbaren nämlich jetzt immer sozusagen unsere Live-Sendung und dann etwa ein, zwei Tage später gibt es dann auch den Download für alle die, die es natürlich dann nicht schaffen, live dazu zu hören. Podcast hat ja eigentlich die Eigenschaft, dass man zeitunabhängig sich diese Audiodatei dann anhört. Wir würden uns freuen, wenn ihr uns an unterschiedlichster Stelle, entweder bei den Posts zu der einzelnen Sendung, vielleicht einen Kommentar da lasst, uns vielleicht ein Sternchen bei iTunes hinterlasst oder wie gesagt auch irgendwie mit uns sonst auch in Kontakt tretet. Wir bedanken uns auch noch beim Chat irgendwie. Quatschel hat hat sich auch wieder beteiligt. Wir haben vor lauter Reden haben wir ein bisschen den Chat vernachlässigt. Haben wir den Chat versuchen, mal wieder vernachlässigt. Wir sagen jedes Mal, Mensch, wir müssen da irgendwie mehr unsere Chatter irgendwie mit einbeziehen. Also entschuldigt, wenn wir nicht immer auf alles wirklich eingehen, weil man hat dann irgendwie hier auch so mit der Sendung und so natürlich irgendwie auch so, möchte man natürlich auch nichts irgendwie vergessen und seine Sachen auch da lassen. Wie gesagt, alles Informative über unseren Podcast findet ihr auf escgreenroom.de und der Rest bei Facebook ESC Greenroom oder bei Twitter ESC Greenroom oder auch bei @SofaReporter oder @ESC-Kommentar könnt ihr uns natürlich auch schreiben. Ja, würden wir uns sehr drüber freuen. Genau. Gut, dann sage ich tschüss, bis zum nächsten Mal. Wir werden voraussichtlich am 5. November wieder, ist auch ein Sonntag, um 15 Uhr wieder die Folge Nummer 11 bringen. Was wir dann machen werden, das werden wir dann mal schauen. Der Junior Eurovision wird wahrscheinlich dann auf dem Plan stehen und ansonsten werden wir mal gucken, was die nächsten 4 Wochen so bringen. Ich bedanke mich bei Dennis. Vielen Dank. Wir hören uns, Sascha. Und wir schauen euch einen schönen Feiertag, beziehungsweise einen Tag, den ihr den Podcast hört. Bis dann. Tschüss. Ciao, ciao.